Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind 15 Minuten hier unter uns im Radio und dann werde ich auch die Fernsehzuschauer ganz herzlich begrüßen. So, wir haben Montagnacht und wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag haben wir eine offene Telefon-Talkshow, wie ihr ja wisst, wenn ihr Stammzuhörer seid. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, könnt ihr es gerne tun. Ihr müsst einfach nur diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, diese Woche ist Monika, 41. Hi. Hallo, Domian. Monika, weswegen hast du angerufen? Also es geht darum, ich habe letztes Jahr im März festgestellt, dass ich also Leberkrebs hatte und bin im Januar operiert, im März operiert worden, habe aber im Januar vorher noch eine schwere Lungenentzündung bekommen, dass wir also nicht operieren konnten. Mhm. Hab dann, du bist operiert worden? Was genau hat man operiert? 2/3 von der Leber weggenommen. Ja, ja. Und dadurch, dass ich aber die Lungenentzündung hatte, hat man mir Chemotherapie geben müssen, weil man nicht vorher operieren konnte. Mhm. Er ist dann erst im März, Ende März operiert worden. Und jetzt am 11. Januar war ich zur Nachsorge erneut. Mhm. Und da hat man dann leider Metastasen in der Lunge gefunden. Also erst hieß es nur in der rechten und dass es operabel ist. Dann in der linken und mittlerweile ist der Stand also folgendes, es kann nicht mehr operiert werden. Es sind zu viele Metastasen, auch in der, im Lymphknoten und ich warte also auf den Termin zur Operation für den Port und dann fängt die Chemo an. Ja. Und ich habe also, wie gesagt, letztes Jahr schon mal Chemo gekriegt. Du hast gerade gesagt, die Operation für was? Für den Port zu setzen, das heißt dann Zugang, damit man die Infusionen, diese Chemo, in diese Zugang, durch diesen Zugang leiten kann. Mhm. Damit der, das heißt also, es wird nichts mehr an den Tumoren geschnitten, nein. Sondern diese Operation ist nur für den Eingang der Infusionskanülen. Ja, für die Chemo. Genau. Mhm. Ja. Wo werden die genau gelegt? Ja, das ich denke, also über der linken Brust wird das gelegt, dass das also sich in die Lunge verteilen kann und auch in den Lymphknoten. Ja. Und du wartest jetzt auf den Termin für die... Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt heute den Termin für den 7. März gekriegt. Mhm. Was mich also fertig macht, sind diese Wartereien, ja. Mhm. Also immer wieder dieses Verschieben vom 11. Januar an quasi gesehen. Jetzt wieder dieses Warten auf dieses Setzen vom Port. Mhm. Dann muss ich wieder 4 Tage warten, bevor man die erste Chemo einleiten kann. Mhm. Und... das macht mich fertig, das macht meine Familie fertig. Ich habe 2 Kinder. Ja, wie alt sind die? 15, also der Sohn wird jetzt im Sommer 16 und meine Tochter wird im Oktober 15. Ja. Und ja, man möchte ja eigentlich, wenn dann sowas ansteht, dass das alles auch schnell geht, ne? Und ja, Schlag eben, auf Schlag. Eben, das Warten ist das Schlimmste. Weißt du sagst gerade, am 7. März geht die Chemotherapie los. Nein, da wird erst dieser Port gesetzt. Ach, da wird das erst gesetzt. Dann wird das erst gesetzt. Dann muss ich 4 weitere Tage wenigstens warten. Also es wird Mitte März. Ja, das heißt, weil die machen das unter Vollnarkose. Mhm. Die Vollnarkose muss erst aus dem Körper raus sein, bevor sie also die Chemo einsetzen können. Wie lange dauert denn dann diese Chemotherapie? Die wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach über mehrere Jahre ziehen. Über mehrere Jahre? Ja, also so hat man es mir gesagt, weil die an ziemlich ungünstigen Stellen liegen, die Metastasen. Aber wie hält man das denn überhaupt aus, über mehrere Jahre eine Chemotherapie? Ja gut, ich meine, andere halten es auch aus, irgendwie hält man es aus. Man kriegt vorher ein Medikament, dass die Übelkeit nicht so extrem ist. Und auch im Nachhinein ein Medikament gegen die Übelkeit. Ja. Nicht? Aber ich kenne also Leute, die es schon seit über 5 Jahren kriegen. Wie schätzen denn deine Ärzte die Erfolgschancen ein? Also, das können sie im Moment noch nicht sagen, weil da zu wenig Erfahrung sind, weil normalerweise ist es in der Regel erst in der Lunge und dann in der Leber der Tumor. Mhm. Bei mir ist es also umgedreht. Bei mir ist der Hauptherz halt die Leber gewesen. Mhm. Und im Grunde auch nur durch einen Zufall gefunden worden. Und muss man jetzt abwarten. Sie haben ein neues Medikament in der Chemo. Und damit versuchen die halt, das jetzt auf die Reihe zu kriegen. Hast du eine Ahnung, wie du da dran gekommen bist, Krebs, Leberkrebs zu bekommen? Nein. Du hast bist keine Alkoholikerin, hast nicht viel Alkohol getrunken? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe auch keinen in der Familie, der Krebs hat. Meine Mutter ist im Alter von 46 mit Schlaganfall gestorben, also... Also jetzt geht es dir verdammt schlecht mit deinen 41 Jahren. Was du schon mitgemacht hast, ist ja nun wirklich schon sehr viel und es steht noch sehr viel an. Ja, es steht noch viel an. Wie stehst du innerlich zu deinem Schicksal? Bist du manchmal so, dass du denkst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Ja, also ich habe zwischenzeitlich am Samstag noch Phase gehabt, bevor die Woche Freitag, mit so einer Phase, wo ich also gesagt habe, ich schaffe es nicht mehr. Mhm. Weil dieses Ungewisse, dieses Warten. Und ich bin halt nervlich auch ein ziemlich stabiler Mensch. Ich habe schon ein paar Selbstmordversuche hinter mir. Also ich weiß, wie nah ich an der Grenze stehe. Geben deine Eltern, deine Kinder dir Kraft? Ja. Ja. Und vor allen Dingen mein Mann. Ja. Er ist selber leicht herzkrank und hat dann letztes Jahr, ich war zweimal 6 Wochen im Krankenhaus mit der Unterbrechung von 1,5 Wochen. Und er hat also dann Haushalt, Kinder, alles übernommen und ist noch seinem Job nachgegangen. Also ich bewundere da meinen Mann unheimlich. Mhm. Und wenn ich nicht so einen tollen Mann hätte, ich glaube, dann hätte ich das auch nicht geschafft. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du im Krankenhaus gut betreut wirst, dort wo du Patientin bist? Ja, ich bin also in der Uniklinik. Und was heißt, so gegen die Ärzte selber kann ich nichts sagen, aber nur halt eben das Verfahren ist. Also so, dass man sagen kann, es zieht sich eben, es zieht sich immer wieder. Wenn man in diesem Alter, das ist ja nur kein Alter, was du hast, 41, ja. Schon so schwer krank ist. Nun Gott, es werden viele sagen, es gibt Menschen, die mit Kindern, die schwerst krebskrank sind. Aber egal, ich frage es trotzdem. Hadert man dann manchmal so mit dem Schicksal und fragt, warum trifft es mich denn nur gerade? Ja, genau, das ist der Punkt. Das passiert mir also sehr oft, weil ich denke, ich habe also von der schlechten Jugend bis zu der ersten Entscheidung, also ich schon mal verheiratet war, einiges durchgemacht und habe eigentlich quasi mit den Jahren jetzt, wo ich mit meinem jetzigen Mann seit fast 16 Jahren verheiratet bin, also immer wieder Tiefen gehabt. Also und dann das jetzt auch noch? Ja. Das ist also, irgendwo habe ich das Gefühl, ich werde so benachteiligt, fühle ich mich so benachteiligt. Aber du hast 2 gesunde Kinder, ja. Die du liebst, die dich lieben. Und du hast einen Mann, der dich liebt und den du liebst. Ja. Das sind ja schon mal 2, 3 ganz gewichtige Sachen, ne? Die beiden Kinder und der Mann. Ja. Die ja was ganz Positives in deinem Leben darstellen und ganz viel Glück auch. Ja, das ist das, was ich auch sage. Ich glaube, dass man immer, wenn man auch noch die schlimmsten Schicksalsschläge hat, dass man immer auch den Blick auf das Gute richten muss, auf das Positive, was man im Leben hat. Und das hast du ja nun. Ja, aber es fällt manchmal schwer. Klar, das ist aber auch ganz menschlich, Monika. Immer wieder, wo es also so Phasen gibt, wo ich sage, ich weiß nicht, wie ich das noch all verkraften kann. Wenn immer wieder Rückschläge kommen. Aber jetzt ist erstmal der nächste Schritt anvisiert. Das ist der Beginn der Chemotherapie. Ja, auf jeden Fall. Und damit verknüpfen sich ja nun doch schon sehr ernsthafte Hoffnungen, dass vielleicht die Krankheit ganz in den Griff zu bekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Ja, die Hoffnung so. Habe ich schon. Und du hast dann deine Familie im Hintergrund. Und da kann ich dir von meiner Warte aus wirklich nur von ganzem Herzen wünschen. Von ganzem Herzen wünschen. Kein dahingesagter Satz jetzt einfach so, Monika. Ja. Klar. Dass es greift, dass du schaffst. Ja, das hoffe ich auch, weil das ist im Moment auch noch die einzige Hoffnung, die ich habe. Also, dass ich mir sage, irgendwie muss es ja mal wieder besser werden. Ne? Genau, genau. Ich meine, wir haben hier auch einen sehr guten Pfarrer und der steht mir also auch bei. Möchtest du vielleicht ein paar Worte mit meiner Psychologin nochmal sprechen? Ja, das wäre sehr nett. Ja, das ist die Anna, sehr nette neue Kollegin. Du legst auf und wir rufen dich, das heißt, die Anna ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Übrigens, einen schönen Dank. Du hast meinem Mann letztes Jahr, während der Zeit, wo ich also so krank war, sehr viel Mut gegeben mit deiner Sendung. Das freut mich. Sind treue Fans von deiner Sendung. Das freut mich sehr. Freut und grüßt du herzlich deinen Mann von mir. Ja, mach ich. Tschüss, Monika. Danke, tschüss. Tschüss. Meine Telefonnummer, hier ist Radio 1 Live übrigens, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Dominik, 16 Jahre alt. Schönen guten Tag. Hallo junger Mann, dein Thema. Mein Thema ist Rechtsradikalismus. Ja, warum? Warum? Weil ich damit sehr gute Erfahrungen habe, so in den letzten 8 Jahren. In den letzten 8 Jahren? Du bist in den letzten 8 Jahren. Das heißt, du hast dich mit 8 Jahren begonnen, damit zu beschäftigen? Genau, weil da ist meine Schwester so an der Clique eingestiegen. Was hast du denn sehr gute Erfahrungen gemacht? Sehr gute Erfahrungen, ja, einiges mitgemacht, sprich Gerichtsverhandlungen und Schlägereien und so weiter, ne? Also du warst in diesen Szenen aktiv? Ich war da sehr aktiv, ja. Bist es jetzt nicht mehr? Ich bin es jetzt nicht mehr, dank meiner Freundin, mit der ich jetzt seit 2 Monaten zusammen bin, die ist mir da ein sehr gutes Standbein. Welche Argumente deiner Freundin haben dich denn bewogen, zu sagen, nee, ich mach da nicht mehr mit? Ja, meine Freundin, die ist in so einer mehr linken Clique. Und dann hat die mir da schon ganz schön rausgeholfen. Und ihr Vater, der hat auch eine verdammte rechte Meinung, teilweise. Das hängt ja aber gar nicht so nach außen raus. Ja gut, linke Clique, das sind ja noch keine, das müssen ja auch Argumente gewesen sein, die dich überzeugt haben. Sag mal ein paar. Ja, dann habe ich ihre Bekannten kennengelernt und dann habe ich erstmal akzeptiert, dass doch linksdenkende Leute auch Menschen sind. Ich habe die nie als Menschen akzeptiert, sagen wir doch mal so. Ich habe mein Haustier, mein Hund mehr geschätzt als Linke. Was waren denn Linke für dich? Wo fing das denn an? Wo fing es an? Das fing bei mir an mit Drogen, Leute, die Drogen konsumieren, Leute, die ein anderes Auftreten haben. Waren Linke auch schon, Anhänger der SPD oder ja, der Grünen? Das noch nicht. Ich sag mal, dieses Parteigut, das hat mich noch nicht gestört, aber so mit diesen breiten Bollerbuchsen und bunter Haare und Tirokierenschnitt. Ach so. Ja, das hat mich dann mal ganz schön gestört. Also hast du gemerkt, dass das auch Menschen sind? Das habe ich gemerkt, vor knapp... Ja, 2 Monate. Ja, ja, ich meine, dass ich sagte so, du hast also dann gemerkt, dass das Menschen sind. Ja. Warst du denn vorher so drauf? Warst du so ein wirklich ein Nazi, ein Anhänger? Richtig Glatze, Springerstiefel, mit weißen Stirnsenkeln, Bomberjacke. Hitler-Anhänger. Ja, so richtig, ja. Ja, also die Euthanasie vertreten. Dritte Reich war gar nicht so schlecht, hatte auch seine guten Seiten und Judenvernichtung gab es sowieso nicht so. Nein, ich war kein Verfechter der Auschwitz-Lüge, das stimmt nicht. Ach, das nicht? Das nicht. Aber nun höre ich ja immer wieder auch in meiner Sendung hier, wenn Leute aus der rechten Szene aussteigen, dass die Probleme mit ihren ehemaligen Kumpels haben. Wie war das bei dir oder wie ist es bei dir? Das habe ich nicht, weil ich war immer so für mich alleine. Ich war nie in einer festen Clique. Ach so. Ich bin zwar immer zu Demonstrationen gegangen und ich habe auch meinen Bekanntenkreis, den habe ich auch heute noch. Und ich merke das ja jetzt selber letztes Wochenende gemerkt, sobald man einmal mal wieder seit langem eine Bomberjacke trägt und schwarze Schuhe anhat. Ich habe die Haare jetzt auch nicht allzu lang, sind ja 2 Zentimeter, man geht dann raus aufs Zelt, dann kriegt man gleich wieder Ärger. Dann kommt dann gleich wieder, ja, du scheiß Brauner, du scheiß Nazi. Wobei das ja ziemlich albern ist, ne? Aufgrund eines Kleidungsstückes und von kurzen Haaren so solche Schlüsse zu ziehen. Genau. Ich hab auch eine Bomberjacke übrigens. Ja. Ja. Die hattest du, glaube ich, auch schon mal in deiner Sendung an, kann das? Nee, das glaube ich nicht hier. Nee, hattest du noch nicht schon mal eine Bomberjacke? Vielleicht in irgendeinem Einspielfilm mal, hast du das gesehen? Das kann sein. Ja, kann wohl sein. Ja. Was fandst du denn früher an Hitler gut? An Hitler fand ich gut, damals hatte ich diese Perspektive. Dann habe ich mir mal gedacht, ja, der macht unser Land größer, oder der hätte unser Land größer machen können. Er hat Deutschland befreit von der Judenpest und das waren schon wirklich diese heftigen Gedanken. So waren deine Gedanken damals, ne? Müssen wir jetzt mal unterstreichen, nicht, dass du das jetzt so sagst. Ja, sicher, genau, so war ich damals. Also. Hältst du es für möglich, dass du nochmal irgendwie rückfällig wirst? Ich habe immer noch meine rechtsgerichtete Meinung, aber ich bin nicht mehr so radikal, so extrem. Ich trage normale Klamotten, wenn jetzt Ausländer kommt mit denen, setze ich mich zusammen, ich kann mit denen diskutieren. Das hatte ich jetzt erst Silvester, da war ich auf einer Party, da waren alles nur Linke und da habe ich mich noch mit ein paar Linken zusammengesetzt, mit denen darüber diskutiert. unsere Meinungsverschiedenheitsaustausch, da gab es dann noch keinen Ärger. Das war dann alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber da hat deine Freundin ja wirklich eine ganze Menge bewirkt, ne? Die hat eine ganze Menge bewirkt und dafür bin ich da auch sehr dankbar. Also das weiß ich auch. Dominik, hoffen wir, dass es so bleibt. Schön, dass du angerufen hast. Und du grüßt mir herzlich die Freundin und Kompliment an die Freundin. Ja, okay, gut. Tschüss. So, ihr lieben Radiohörer, jetzt läuft unser Fernsehvorspann. Wir warten ein paar Sekunden und dann werde ich die Fernsehnation begrüßen. Es kann sich nur noch um 2 Sekunden handeln. Jetzt. Ihr Lieben zu Hause, vor den Fernsehbildschirmen, ich grüße euch herzlich, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Viertelstunde Verspätung im Fernsehen, ich bitte das zu entschuldigen. Eine neue Woche, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht, wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, freie Themennacht, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, gerne. Das hier ist meine Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Manuela, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, hier ist die Manu. Hallo, Manu, Manuela. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, ich habe am Freitag erfahren, dass mein guter Freund von mir sich einfach aufgehängt hat. Ein guter Freund von dir? Wie gut war der Freund? Also mit dem haben wir uns alle 2 Wochen regelmäßig getroffen. Also deine Familie, dein Freund und du, oder wer ist wir? Ja, also wir waren so eine Gruppe von 6, 7 Leuten. Ach, so eine Clique. Ja, aber die, also es waren alles Männer und ich bin eigentlich die einzige Frau und die Männer stecken das einfach besser weg wie ich. Der ist eben immer da, hat sich aufgehängt, fertig. Aber ich pack das nicht. Du hast es am Freitag erfahren. Wann hat er es denn gemacht? Schon vor 4 Wochen. Ich habe ihn eigentlich schon vor 2 Wochen vermisst, aber war er halt mal nicht da, kann ja mal vorkommen. Und naja, jetzt habe ich ihm erfahren, dass er gar nicht mehr kommt. Hast du denn etwas Näheres ergründen können, was genau da passiert ist, warum er das gemacht hat, die Beweggründe? Ja, das weiß ich. Das weißt du? Er hat seine Frau ziemlich, also ich weiß, dass seine Frau Krebs gehabt hat. Also er ist 34, seine Frau auch eine ganz junge Frau, die hatte Krebs, das haben wir alles mitbekommen. Also ich kannte die Frau aber nicht, muss ich dazu sagen, sondern nur halt von ihm, was er mit ihr eben so durchgemacht hat und so. Das war schon schrecklich und so, ne? Aber die Frau lebt noch. Nein, die ist an dem Krebs gestorben. Die ist an dem Krebs gestorben. Und genau deswegen hat er es gemacht. Also die ist an dem Krebs gestorben. Hat er denn in eurer Clique, wenn ihr euch betroffen habt, darüber auch mal so erzählt, dass ihr mitbekommen habt, wie schwer ihm das ist? Ja. Also in der Gruppe auch? Ja, wir haben alles, die ganze Krebsgeschichte von seiner Frau mitbekommen. Das hat er immer und ich habe auch immer gefragt, hab gesagt, Olli, wie geht's dir? Er hat dann genau gesagt, was seine Frau, wie schlecht ihr geht. Und der war immer bemüht um seine Frau. Er hatte dann mal eine Freundin. Da habe ich ihn mal getroffen, habe ich gesagt, Mann, Olli, meinst du nicht, dass das jetzt vielleicht der denkbar ungünstigste Zeitpunkt ist, dass du dir jetzt eine Freundin nimmst? Warum hast du das gesagt? Weil ich das einfach so empfunden habe. Ich habe ja gewusst, wie schlecht uns deine Frau steht. Und dann habe ich ihn halt, also, wie soll ich jetzt sagen, ich habe ihn dann einfach getroffen mit jemandem und dann sagt er, da, das ist aber nicht meine Frau, weil ich die Frau von ihm eigentlich nie kannte. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, meinst du nicht, dass das jetzt der ungünstigste Zeitpunkt ist, dass du deine Frau praktisch verlässt? Und das hat sich aber dann wieder, das muss bloß ein vor kurzes Gastspiel gewesen sein. Und er war dann wieder bei seiner Frau und... Wie lange ist jetzt die Frau verstorben? So ungefähr... Ja, so im Sommer. Im Sommer ist sie gestorben. Was war das eigentlich für eine Gruppe, diese Clique, in der ihr euch da getroffen habt? Klingt ja so ein bisschen ungewöhnlich. Die Frau war nie dabei, du bist die einzige Frau in dieser Männergruppe. Was macht ihr zusammen? Also wir haben uns regelmäßig getroffen, weil wir regelmäßig Fußballspiel besucht haben. Ach so, also ein kleiner Fußballclub so, ein loser Privatclub. Ja, so eine kleine Clique halt. Kleine Clique, ja genau. Regelmäßig an dem Samstag oder Sonntag oder wie es auch immer war, haben wir uns da an einem bestimmten... Hast du jetzt diese schlimme Nachricht von einem aus dieser Clique erfahren? Ja, ich habe am Freitag eben, hab ich erfahren, ja. Von einem aus der Clique? Ja, der eine aus der Clique war ein guter, ist ein Arbeitskollege von ihm. Und da haben wir es eben genau hergewusst, was los ist. Wohnt er denn in deiner Gegend? Wer? Der Verstorbene. Ja, nicht weit von mir weg, stimmt. Jetzt hast du es am Freitag erfahren, heute ist das Montag. Hast du irgendwie noch versucht, was irgendwelche Erkundigungen einzuziehen oder warst du auf dem Friedhof vielleicht schon? Also das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass es weiß keiner, wo er beerdigt worden ist. Ich weiß zum Beispiel, dass der hat seine Frau abgöttisch geliebt, das weiß ich. Und er hat aber nie Kontakt zu seinen Eltern gehabt. Das weiß ich auch. Nur seine Eltern haben dann, wie er sich eben aufgehängt hat, alles abgeblockt. Es durften nicht mal Arbeitskollegen zur Beerdigung kommen. Es weiß also keiner, ob er im selben Grab beerdigt ist wie seine Frau. Kannst du das denn, Manuela, kannst du das nachvollziehen, dass er das getan hat? Oder verurteilst du es auch, dass er sich selbst getötet hat? Also für mich ist es halt so, dass ich habe selber Ende November, Anfang Dezember versucht, mir das Leben zu nehmen. Warum? Und ich war am Anfang total traurig, aber ich bin jetzt wirklich stinksauer auf ihn, dass er mir eben nicht Bescheid gesagt hat, weil ich hätte es mit ihm getan. Du hättest es mit ihm getan? Ja. Weswegen möchtest du dir oder wolltest du dir das Leben nehmen? Ja, weil ich weiß auch nicht, aber irgendwo gibt es für mich auch nichts mehr, wo ich sage, das hält mich jetzt. Na, aber da muss aber schon was sehr Schlimmes sein, Manuela, oder vorgefallen sein, wenn man sagt, es hält mich nichts. Was ist dir denn geschehen? Bist du sehr schwer krank? Hast du Menschen verloren? Hat man dich enorm verletzt? Es muss ja irgendwas geschehen sein, sonst wirft man ja sein eigenes Leben nicht sofort. Also ich für mich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich rede jetzt nur für mich. Ja, natürlich, ja, ja. Ich fühle mich wie so ein Katzenkind und denk mal, warum hat mir wirklich damals, wie ich das Licht der Welt erblickt habe, nur jemand einen auf den Schädel gegeben. Hast du Familie? Ja. Kinder? Ja. Kinder hast du auch. Wie viele Kinder hast du? 3. Wie alt sind die? 17. Also die Große wird jetzt im Juni 18, die Mittlere im April 15, der Kleine war jetzt im letzten September 6. Wie ist deine Ehe? Schlecht. Warum? Also mein Mann weiß, dass er seit Mai, dass er dass nichts mehr geht, dass er ausziehen soll. Und es geht, er zieht nicht aus, er ist immer noch da. Schlägt dein Mann durch? Der hat mich geschlagen, aber seitdem er weiß, dass er ausziehen muss, auf keinen Fall mehr. Wie lange seid ihr verheiratet? 19 Jahre waren es im April. Im Juni. Also keine glückliche Ehe, eine schwierige Ehe. War die Ehe die ganze Zeit, die ganzen 19 Jahre, eigentlich schlecht, wenn du ehrlich bist? Der Anfang nicht. Aber seit wie vielen Jahren? Seit 16 Jahren, ja. Seit 16 Jahren ist die Ehe schlecht? Ja. Belastet dich sonst irgendetwas noch? Hast du Schulden oder bist du krank? Also die Schulden, da stehe ich einfach drüber. Ich bin auch nicht krank. Mich belastet eigentlich nur das Leben, was ich so führe, dass ich bin so zerrissen, so. Manuela, gab es vor dieser Ehe, gab es da mal eine Zeit, eine längere Zeit, die für dich schön war? Die Kindheit, die Jugend oder auch nicht? Es gab mal eine Zeit, die schön war, aber die war kurz. Also ist dir in deiner Kindheit an sich kann ich jetzt auch nicht sagen, weil die auch nicht so besonders gut war. Also das Alter zwischen 12 und oder 13 und 17 waren super Jahre. Also die möchte ich jetzt nicht vermissen. Weil es aber alles andere von meinem Leben für mich ist es halt so, dass ich denke, ich habe das ganze Leben ist für mich so grauslich. Und ich habe vielleicht, wenn ich mir das so überlege, so ich habe jetzt die Hälfte erst rum von meinem Leben und muss das ganze Theater nochmal so eine halbe Zeit mitmachen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Was ist denn für dich, das, du sagst grauslich, was ist denn das Grauslichste für dich am Leben, an deinem Leben? Das Grauslichste an meinem Leben ist, dass irgendwo ich zwar da bin, aber keiner registriert mich. Aber wie ist es denn mit deinen Kindern? Hast du deine Kinder nicht lieb? Lieben deine Kinder dich nicht? Ich habe meine Kinder schon lieb, aber für die bin ich auch nur da. Und mehr, wenn ich nicht da wäre, fällt es gar nicht auf. Bist du dir da so sicher? Das wird nicht auffallen? Ja, da bin ich mir sicher. Du meinst, deine Kinder würden dich nicht vermissen, wenn du weg wärst? Nee, glaube ich nicht. Was sagtest du, wie alt ist das kleinste Kind, das jüngste Kind? Der wird Ende September 7 jetzt. 6 Jahre, 7 Jahre. Und der ist nicht konzentriert auf die Mama und eng gebunden an die Mutti? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Kleine, der ist halt jetzt auch total zerrissen durch die ganze Situation, die bei uns ist. Er weiß, der Papa soll weg, betrachtet mich praktisch als Ungeheuer, dass ich ja will, dass der Papa weggeht. Ich meine, gut, ich möchte halt gerne eine friedliche Lösung, aber jetzt versuche ich es ja seit Mai. Ja, wie lange soll ich es noch versuchen? Es gibt im Moment in deinem Leben keinen Punkt, nichts, an dem du dich festhalten könntest, wovon du sagst, das ist doch auch sehr schön. Nein. Gar nichts. Nein. Und da beziehst du eigentlich die Kinder mit ein? Ja, eigentlich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als du deinen Selbsttötungsversuch da überlegt hast, für uns, ja? Nein, ich habe das nicht überlegt. Das kam von einer Sekunde auf die andere und den habe ich nicht überlegt. Da habe ich nichts überlegt. Überlegt habe ich mir ganz was anderes. Also, ich wüsste jetzt, wie ich es jetzt mache. Nun weiß ich nicht, ob das klappt. Da müsste ich mich wieder erstmal. Wie denkst du das denn? Also, wenn ich mich umbringen möchte, für mich ist es halt so, dass ich sage, ich möchte was machen, wo ich nicht später als Krüppel irgendwo lande. Also muss es was sein, entweder Hochhaus oder eine Brücke. So, Manuela, darüber werden wir hier jetzt nicht beraten. Weißt du, warum wir das nicht tun werden? Ja, ich nein, weiß. Nein, nicht, weil man das nicht tut, sondern weil ich einfach denke, ich kenne deine Situation, wir unterhalten uns jetzt ein paar Minuten, 10 Minuten. Ich kenne die Situation natürlich überhaupt nicht ausführlich. Und du hast mir jetzt einige Dinge erzählt, die nun wirklich sich nicht gut anhören. Aber du hast mir auch ein paar andere Dinge erzählt, nämlich, dass du 3 Kinder hast. Und ich weiß, dass du eine eigentlich junge Frau von 37 Jahren bist, die eine scheiß Ehe hinter sich hat. Aber mit 37 Jahren ist man noch nicht am Ende des Lebens angelangt. Es gibt zahllose Menschen, die mit 37, mit 40 Jahren ein ganz neues Leben wieder beginnen, wenn man ihnen hilft. Und ich merke auch, dass du fertig bist und völlig am Ende deiner Kräfte. Und ich möchte viel lieber mit dir darüber beraten, als denn darüber beraten, wie man sich am besten umbringt. Ich möchte viel lieber mit dir darüber beraten, wie man es schaffen, wie du es schaffen könntest, doch noch einen Dreh in dein Leben zu kriegen, dass du auch wieder Lebensfreude hast, die du ja kennst. Du hast ja mal Lebensfreude erfahren, wie du mir gerade erzählt hast. Damals, als du zwischen 12 und 17 oder vielleicht auch am Beginn deiner Ehe. Du weißt ja, was schöne Gefühle sind und was vielleicht Glück auch ist. Ja. So, hast du denn in den letzten Monaten, du sagst, seit Mai versuchst du, dich von deinem Mann zu trennen und das klappt nicht. Hast du denn irgendjemanden da mal um Hilfe gebeten, der dich da ein bisschen unterstützt, weil? Nee, eigentlich nicht, weil. Ja, toll, aber du willst dich umbringen. Ja, es war halt so, dass ich bin halt ein Mensch, der, wenn ich Vereinbarungen treffe, dann halte ich mich da dran. Ich wollte eine saubere Lösung, einen sauberen Cut. Und ich bin halt so, dass ich sage, wenn ich sowas vereinbart habe, dann halte ich mich da auch dran. Gut, das scheint jetzt irgendwie da nicht geklappt zu haben. Aber du willst eine saubere Lösung. Ich sage jetzt nochmal, ich finde es wirklich keine saubere Lösung, wenn man, ich glaube, es ist nur ein großer Unterschied, wenn man sich selbst tötet und man alleine ist, als wenn man 3 Kinder hat, Mensch. Wenn man 3 Kinder hat, hat man Verantwortung zu tragen. Und das ist keine saubere Lösung nach meinem Geschmack, Manuela, wirklich nicht. In der Situation zu sagen, ich spring vom Hochhaus. Ich finde, eine viel bessere Lösung wäre, sich wirklich anzustrengen und vielleicht auch nach Hilfe zu suchen, um mit jemandem zusammen das vielleicht zu schaffen, diese Lebenskrise. Du bist in einer schweren Lebenskrise, das will ich ja gar nicht runterreden. Aber ich möchte dir gerne helfen und einreden, dass auch aus einer solchen Krise es einen heraus gibt, einen Weg gibt. Und wenn der Tunnel noch so lang ist und dunkel ist. Ja. Aber das kann ich natürlich hier jetzt nicht in den paar Minuten machen, das ist völlig klar. Ja, das ist so, aber du, ich weiß nicht, ob du meine Sendung kennst, ob du die ab und zu mal siehst oder hörst. Dann weißt du, wenn ja, dass ich im Hintergrund immer ein paar Fachleute sitzen habe. Ja, weiß ich. Ja, so habe ich das heute auch. Heute ist meine Psychologin, die Anna, hier. Und die Anna ist eine sehr, sehr liebevolle Frau. Und ich möchte, dass du mit der Anna jetzt ganz ausführlich redest, Manuela. Über den ganzen Scheiß, mit dem du dich rumärgern musst im Moment. Und ihr beide solltet gemeinsam nach einer Lösung suchen, wie dir geholfen werden kann. Was du vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten selbst einfädeln könntest für dein Leben, damit du dir selbst auch hilfst. Diese Anstöße kann dir vielleicht die Anna heute Abend geben. Und ihr habt endlos Zeit. Wir müssen nicht auf die Uhr gucken, wie jetzt hier während der Sendung. Ja, okay. Ja? Du legst auf. Die Anna ruft dich an. Und ich bitte von ganzem Herzen, Manuela, das genau mal wirklich sehr intensiv zu bedenken, dass du auch eine Chance haben kannst und dass du auch nochmal ein schönes Leben führen kannst. Wenn das jetzt auch alles so schwer ist und so schwierig scheint. Ja? Die Selbsttötung ist das allerletzte, was Menschen tun können, was man tun kann. Ja, das weiß ich. Leg du mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke. Von Herzen alles Gute. Gut, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Frank, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist der Frank. Da ist der Frank, guten Morgen. Guten Morgen Domian, ich habe eigentlich ein ganz anderes Thema. Und ich muss irgendwas trinken, ich glaube, es stört dich nicht. Auf gar keinen Fall. Erzähl. Ich habe vor einem Jahr, so etwas über ein Jahr, ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau angefangen. Ja. Es hat sich so entwickelt, dass ich einfach so per Just for Fun, so aus Langeweile her, einfach eine Telefonnummer gewählt habe bei uns in der Stadt. Und da hatte ich, wie gesagt, diese Frau am Telefon. Irgendeine Telefonnummer? Einfach ganz blind, einfach los, so was mir gerade im Sinn kam. Aber du hattest nicht die Absicht, dass da eine Frau vielleicht dran sein kann? Nein. Ja. Doch, dass da eine Frau dran ist, hatte ich schon die Absicht, dass da ein Mann jetzt, dann hätte ich vielleicht aufgelegt, aber nur war eine Frau dran. Nur war eine Frau dran, okay. Und dann habe ich mich mit der unterhalten und sie meinte auch, sie wäre verheiratet und so, aber irgendwie habe ich da nicht aufgegeben, weil ich die halt so von der Stimme her auch sehr sympathisch fand. Mhm. Und habe dann mit der, damals war ich noch LKW-Fahrer, also Fernfahrer im internationalen Fernverkehr tätig, und hatte wenig Zeit und musste dann auch los und Tasche packen, sonntagsabends los und so, fuhr ich dann los, gab dann meine Handynummer und die hat mich dann tatsächlich dann zurückgerufen. Mhm. Und so kam das dann, dass wir bestimmt 3-4 Monate lang nur telefoniert haben. Mhm. Wir haben wirklich intensiv telefoniert. Ich war dann, was weiß ich, Spanien, Portugal, jedenfalls gab das eine immense Telefonrechnung, dass ich fast einen Monat meinen ganzen Lohn davon abdrücken musste, für die ganze Telefonrechnung. Und dann kam es so, wie es passieren sollte. Ich wurde eingesperrt, weil ich da noch eine Sache offen hatte, früher für Körperverletzung. Mhm. Und dann hatte ich da praktisch geschrieben, dass ich da und da bin und so. Aber in Deutschland? In Deutschland. Ja. Und dann wurde ich, wie gesagt, inhaftiert, direkt aus dem LKW raus, zack, Handschellen an, da war ich weg. In Saarbrücken war das. Mhm. Ne? Ja, und ich dann jedenfalls wusste gar nicht, was ich machen sollte, erste Mal und so. Ich denke, oh, jedenfalls habe ich dann geschrieben ihr. Mhm. Und dann kam es, wie es kommen musste. Ich hatte ihr dann geschrieben, dass es mir nicht so gut geht und so und alles klar. Sie meinte, ja, alles klar und hat mich dann mit ihrem Ehemann im Gefängnis besucht. Mit dem Ehemann? Mit dem Ehemann. Das heißt, ich wusste gar nicht, wie die Frau aussieht. Warum hat sie dich ja mit dem Ehemann besucht? Ja, weiß ich nicht, weil sie der Einzige war, der sie fahren konnte. Aber was hat sie dem Ehemann denn erzählt, wer du bist? Ja, sie hat ihm wohl erzählt, dass sie mich so am Telefon kennengelernt hat. Und der Ehemann fährt sie dann dahin? Ja, das fand ich auch irgendwie total, naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ja, der Ehemann kam dann mit. Und ich kam dann da, wie gesagt, in den Besucherraum und ja, ich kannte niemanden. Ich wurde ausgerufen zum Besuch. Mhm. Und ich war dann schon so weit, dass ich in offenen Vollzug verlegt worden bin. Mhm. Und dann stand mir auch Besuch und Urlaub alles zu. Mhm. Und ich kam da hoch und ich kannte niemanden. Ne? Mhm. Ich denke, ja, was ist los? Wer hat mich da, will mich hier irgendwas? Ja, dann saß ich dann da am Tisch Und wie dann, wie gesagt, der Mann auf mich zukam und fragte, ja, bist du nicht der Frank? Mhm. Ich sag, ja. Mhm. Und dann haben wir uns dann halt, wie gesagt, so kurz unterhalten. Und das war, wie gesagt, das erste Treffen, was wir hatten. Ne? Ja, das war genau wann? Letztes Jahr? Das war jetzt letztes Jahr, November bin ich entlassen, Oktober muss das gewesen sein. Im Oktober letzten Jahres, ja. Ja. Mhm. Und dann bin ich dann da gewesen, weil mir Besuch und Urlaub und Ausgang alles zustand und hab dann, wie gesagt, auch mein Hafturlaub da verbracht. Mhm. Ne? Mhm. Bei denen zu Hause, hab's auf dem Sofa geschlafen und so hat sich das dann halt ergeben. Haben die Kinder? Hä? Haben die Kinder? Nein, sie haben keine Kinder. Mhm. Es ist ihr größter Wunsch, ein Kinderwunsch. Mhm. Ne? Und ihr Mann... Mein Hund. Ich wollte jetzt, was hechelt da so was? Ja, das ist mein Hund. Ich weiß nicht, der ist irgendwie heute außer Rand und Band. Das also, ist ja schon eine verrückte Geschichte. Du rufst einfach mal irgendeine Telefonnummer an, da kommt eine Frau ran. Dann gibt es einen Kontakt zwischen dem Ehemann und dir und der Frau, also ein Dreierkontakt. Du wohnst ja sogar bei denen bis zum Besuch während deines Knasturlaubes. Ja. Und nur heute, jetzt haben wir Februar 2001. Ja, ist sie schwanger, ne? Ich will mal gar nicht raten, von wem. Ja, das ist aber so passiert. Also sie hatte, wie gesagt, 10 Jahre lang diesen Kinderwunsch. Ja. Ihr Mann ist auch 20 Jahre älter wie sie. Wie lange sind die denn verheiratet, die beiden? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Mhm. Und 10 Jahre lang hat sie, wie gesagt, diesen Kinderwunsch. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und es hat wohl auch ein oder zweimal geklappt, aber das hat dann irgendwie nicht so richtig gefruchtet. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, mhm, oder so, ne? Ja, und da war sie halt, wie gesagt, schon so ein bisschen auch... Jetzt ist sie schwanger. Mit ihrem Latein am Ende, jetzt genau. Jetzt ist sie schwanger. Und der Mann weiß natürlich nicht, dass du der Vater bist. Ich habe die Vermutung, dass er es ahnt. Hm? Wie ist denn der Kontakt überhaupt so in den letzten Wochen gewesen? Scheiße, wirklich scheiße. Der Mann beschimpft mich schon als Arschloch und... Du bist nicht mehr der Freund der Familie. Nicht mehr so unbedingt, mhm, der Freund der Familie. Also er wittert schon, wo der Hase langläuft. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass er es doch für irgendwie nicht wahrhaben will. Wann kippt er es denn zum ersten Mal? Wann hast du den Eindruck gehabt, dass er misstrauisch wurde? Ja, seitdem ich jetzt erst intensiv wieder raus bin. Mhm. So, mhm, seit Mitte November, Anfang Dezember, mhm, habe ich den Eindruck, dass er... Doch, da schon mehr als Eifersucht. Also es ist jetzt voll Eifersucht bei ihm. Jetzt habt ihr ein dickes Problem am Hals. Wir haben ein ganz dickes Problem am Hals. Wie, was sagt die Frau denn? Wie will die sich denn jetzt verhalten? Ja, die Frau, weiß ich nicht, die liebt mich über alles. Mhm. Und es ist ja auch so, wenn ihr Mann, wie gesagt, vormittags arbeiten ist, mhm, kommt sie mich dann, wie gesagt, dann, wenn er arbeiten ist, hier besuchen bei mir zu Hause. Ne? Mhm. Du bist 26, wie alt ist sie? Die ist 28. Die ist 28, also da ist kein großer Altersunterschied. Großer Altersunterschied, mhm, zwischen uns beide. Halt, wie gesagt, der Altersunterschied ist halt, wie gesagt, zu dem Ehemann. Ne? Liebt sie diesen Ehemann noch, den Mann? Ja, sehr. Doch. Sehr? Doch, das glaube ich. Dass, mhm, sie ihm, und er ist auch ein super Ehemann, tut und macht alles. Und, mhm, ich habe auch nie irgendwie, jetzt, ich habe ja auch ihr Eheleben und so mitgekriegt, weil, mhm, ich halt, wie gesagt, sehr oft da bin. Mhm. Also da fällt auch nie irgendwie ein böses Wort. Er macht und tut alles. So, Frank, wie soll es jetzt weitergehen? Du wirst in 9 Monaten Papa sein. Nee, das sind ja nur noch 4 Monate. Ach, sind nur noch 4 Monate? 4 Monate noch. Ach so, ich dachte, sie hätte jetzt gerade... Ein 9 Monate wären auch falsch gewesen, aber also gut, 4 Monate. Ja, es ist noch in meinem Hafturlaub passiert, wie ich im Hafturlaub war. Das heißt also, der Mann weiß auch Bescheid, dass sie schwanger ist. Ja, sicherlich. Und ja, der denkt wiederum, dass es doch sein Kind ist. Ja, weil sie hat ihm da wohl was vorgemacht anhand der Rechnung. Er ist ja nicht auch ganz blöd und hat dann ihm halt, wie gesagt, mit der Berechnung da ein bisschen beschummelt und, mhm, meint, ja, das kann nur da gewesen sein, während du in der Kur warst. Er war, mhm, auch in der Kur gewesen. Mhm. Und ja, das haben wir gesagt auch voll ausgenutzt. In dem Wochenende, wo ich dann, wie gesagt, da, mhm, war ich damit ja alleine. Aber könnte es, also nur mal rein theoretisch, könnte es nicht vielleicht doch sein, dass er der Vater ist, dass es ihm dann doch mal geklappt hat? Nein, wir haben das echt total ausgerechnet. Wir wissen noch genau, also wann es passiert sein muss, mhm, weil sie, wie gesagt, darauf nach noch... Das verstehe. Kann, ne? So, und jetzt muss ja irgendwie, soll es jetzt so weiterlaufen? Oder will sie ihm das erzählen? Will sie sich von ihm trennen? Offensichtlich nicht, wenn sie ihn so liebt. Was soll weiter geschehen? Trennen will sie sich von ihnen auf gar keinen Fall. Weil die haben sich in den 10 Jahren echt so viel aufgebaut. Mhm. Aber was willst du denn? Du bist der Papa. Ja, ich stehe natürlich da. Ich meine, ich habe sehr gerne Kinder. Und ich freue mich auch unheimlich darüber, mhm, ne? Papa zu werden. Mhm. Aber ich kann da irgendwie nicht so groß Freude dran haben, weil, mhm, ich spiele da keine großartige Rolle bei. Ne? Also arrangierst du dich jetzt mit der Rolle, dass du da drittes Rad oder fünftes Rad im Wagen bist? Ja, muss ich ja. Und du bist damit einverstanden, wenn das so weiterläuft da bei denen? Ja, sie will sich nicht von ihm trennen. Ich habe sie schon, mhm, gefragt und sie meinte, mhm, auf gar keinen Fall. Und das weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht da irgendwie die Ehe von denen zerstören, aber ich möchte doch irgendwie schon mit an der Freude des Kindes teilhaben. Aber ich kann ja da schlecht irgendwie... Also ich sag dir, wenn die Konstellation so bleibt, wie du sie jetzt beschrieben hast, ne, kommen auf dich, auf euch 1000 Probleme zu. Und auch auf deine Gefühle. Deine Gefühle werden doch arg strapaziert werden demnächst. Ich kann auch die Position, muss ich ehrlich sagen, von dieser Frau nicht verstehen. Die will wieder auf beiden Hochzeiten tanzen. Die will ihre Ehe mit ihren Sicherheiten und dem, was sie aufgebaut haben. Und die will den jungen Spund, nämlich dich, den Frank, der 26 ist, mit dem sie vielleicht geilen Sex hat, vielleicht geileren Sex als mit ihrem Mann, weiß ich nicht. Sie will beides haben. Und belügt wahrscheinlich dann auch noch ihr Kind, welches jetzt in die Welt kommt. Und das Kind wächst mit der Annahme auf, dass der Vater der Mann ist, mit dem sie zusammen wohnt. Ja, ich habe, sie ist verheiratet, ihr Bruder ist verheiratet, auch mit jemandem, die hier auch bei mir in der Nähe wohnt. Und ich habe ihr das aber gesagt und die praktisch ihre beste Freundin ist das ja so gesagt, ihre Schwägerin und beste Freundin zugleich. Und ich habe mich auch unheimlich gut mit der angefreundet, die ist auch so in meinem Alter. Mhm. Und der habe ich das gesteckt, ich habe das gesagt, so und so. Und die macht jetzt natürlich Andeutungen hin und heute hat sie mich wieder angerufen. Ich denke immer, soll ich den Namen hier nehmen? Brauche ich nicht sagen, den Namen. Jedenfalls meine Freundin, mit der ich das ging. Und sie meinte, ja, wir müssten mal zum Arzt gehen und so, aufgrund meiner Blutgruppe da irgendwas feststellen, weil sie eine ganz andere hat wie ich. Und es kann ja mal sein, dass es bei der Geburt irgendwelche Komplikationen gibt und dass das Kind dann Blut braucht und so. Die macht mich voll verrückt, die Frau, ne? Also das habe ich jetzt gar nicht richtig verstanden. Welche Frau macht die verrückt? Deine Geliebte, die ja, schwanger genau, ist? Die macht mich voll verrückt. Aufgrund des, was die praktisch die Schwägerin von ihr gesagt hat, der ich mich anvertraut habe. Also, und der gesagt hat, hör mal, so und so ist das. Das Kind ist gar nicht von ihm, sondern es ist von mir und so. Also Frank, ich finde, dass irgendwann eine Position ergriffen werden muss, von deiner Seite auch aus. Das kann nicht so weitergehen. Das kann nicht in den nächsten 10 Jahre so laufen, dass du der Geliebte bist, das Kind wächst auf, in der Annahme, dass er der Vater ist. Ich finde das nicht in Ordnung, weil es ein heilloses Kuddelmuddel und ein Lügengeflecht ist. Irgendwann bricht sowieso alles auf. Ja, soll ich dem Mann dann wirklich reinen Tisch machen und sagen, hör mal, so und so ist das, das und das ist passiert? Ja, das ist Ihre Aufgabe, Mensch. Das ist Ihre Aufgabe. Aber hallo, das ist Ihre Aufgabe. Das ist Ihre Aufgabe. Sie ist mit dem verheiratet. Sie ist ihm Rechenschaft schuldig, was sie macht. Und ich finde, dass du ihr das ruhig schon so nahe bringen solltest, dass da eine Klärung stattfinden muss. Und wenn, dann muss das über sie laufen, nicht über dich. Ganz eindeutig. Soll ich mich da ganz aus der Angelegenheit raushalten, was die haben, oder wie soll ich das? Ich weiß nicht, ich kann ihm auch irgendwie nicht mehr so richtig in die Augen schauen, weil er hat für mich echt alles getan, hat mich abgeholt, damals, wie ich noch da in Schwierigkeiten war, und finanziell mich unterstützt und alles, die haben echt alles für mich gemacht. Dann bestehe bei ihr darauf, dass sie rein Wein einschenkt. Und dann ist natürlich ein Pulverfass entzündet. Ne? Und dann muss man gucken, wie sich nachher alles formiert danach. Aber so kann das auf Dauer nicht laufen, Frank. Ja, aber da kann ich schon von vornherein sagen, dass ich den Kürzeren ziehen werde. Ne? Und dann sehe ich gar nichts mehr. Ne? Tja. Aber alles andere ist Lüge. Naja, alles andere ist Lüge. Mann, jetzt müssen wir Schluss machen. Ja, gut. Alles gut. Gut, alles klar, ne? Tschüss, Frank. Tschüss. So, meine Lieben, wir machen eine kurze Pause. 1 Uhr 43 und 15 Sekunden haben wir. 1:44 und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow. Domian, heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema unterdrückte Gefühle. Ich möchte mit euch reden über eure Gefühle, die ihr unterdrückt oder unterdrückt habt lange Zeit. An dieser Stelle noch ein Hinweis auf Donnerstag haben wir Rosenmontag, da findet diese Sendung nicht im Fernsehen statt, sondern ausschließlich im Radio. Und bevor es jetzt weitergeht, gibt es mal wieder ein bisschen Post. Eine kleine Postecke. Ich habe einen Brief bekommen und ein Geschenk von Simone. Hallo Simone, sie wird schon wissen, wer gemeint ist, oder sie wird sich erkennen. Sie schreibt, lieber Domian, mit beiliegendem Geschenk möchte ich dir eine kleine Anerkennung für deine Arbeit senden. Und dieses kleine Geschenk ist wirklich sehr schön. Ihr wisst ja, dass ich ein Hirsch-Fan bin, und sie hat mir, die Simone, ein wirklich schönes T-Shirt geschenkt, was ich diese Tage auch mal anziehen werde hier in der Sendung. Ein grünes T-Shirt, ein dunkelgrünes T-Shirt, und auf dieses T-Shirt ist, also von der Fabrik her, ein Hirschkopf eingearbeitet. Sieht doch toll aus, ne? Werde ich anziehen, werde ich, auch wenn ich im Sommer durch Wald und Firn wandere, werde ich es auch anziehen, aber ich ziehe es diese Woche ja auch mal in der Sendung an. Also finde ich ganz toll. Simone, vielen lieben Dank. Und weiter schreibt die Simone, meine Schwester schenkte mir dein neuestes Buch zu Weihnachten. Und ich verschlang es innerhalb von 2 Tagen. Es war wirklich sehr interessant. Aber was mich noch interessieren würde, wer sind die beiden Frauen, die im Vorspann deiner Sendung an deinem Taxi stehen und Sind das Bekannte oder Freundinnen von dir? Nein, Simone, das sind keine Bekannten und keine Freundinnen von mir. Das sind zufällig sehr nette junge Frauen, die bei den Dreharbeiten auf der Straße waren. Und die haben wir damit gefilmt. Und nun sind sie seit so vielen Jahren vorne auf dem Vorspann von Domian. Post von Ron, 27 Jahre, aus Mainz. Der schreibt, hi Domian, ich habe gelesen, dass du zusammen mit deiner alten Gummersbach-Freundin Hella von Sinnen ins prominenten Big Brother Haus einziehst. Stimmt das? Nein, Ron, nie im Leben. Niemals werde ich das machen und nie wird die Hella das machen. Also das ist eine Ente. Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast. Auf keinen Fall werden wir das machen. Und als PES-Note fragt der Ron noch, wen unterstützt du eigentlich bei der deutschen Vorentscheidung zum Grand Prix? Kann ich dir sagen. Ganz eindeutig nicht Slatko. Ganz eindeutig nicht den Mann mit dem kleinen Pudel. Und eindeutig, nee, Pudel ist das ja nicht, mit Daisy, Herr Mooshammer. Und eindeutig auch nicht Michelle. Sondern ganz klar und ohne Wenn und Aber die Combo, das Trio mit Joy Fleming. Joy Fleming ist die beste deutsche Sängerin. Und Joy Fleming, ich würde es ihr so gönnen, dass sie zum Grand Prix kommt. Und ich würde ihr natürlich noch viel mehr gönnen, dass sie den Grand Prix gewinnt. Sie war ja schon mal vor vielen Jahren, ich glaube, ein Lied kann eine Brücke sein, hat sie für Deutschland gesungen und hat es leider nicht geschafft, weil das Lied viel, viel zu anspruchsvoll war. Nun gut, also Joy Fleming. Dann schreibt Frau Ursula S., aus Bad Homburg, sehr geehrter Domian, ich ärgere mich regelmäßig, wenn ich Ihre Sendung sehe und Sie frech dreist Ihre Meinung verkünden. Sei es zum Thema Sterbehilfe, Joschka Fischer, Jenny Elvers oder BSE. Finden Sie das etwa in Ordnung? Ja, ich finde das in Ordnung. Und ein Fax von Daniel, 19 Jahre, aus Schwerin, der schreibt, hallo Domian, coole Sendung, viel besser als die täglichen Nachmittagstalkshows im Fernsehen. Gut finde ich auch, wenn du Promi-Besuch hast. Wer kommt denn eigentlich als nächstes? Also, als nächstes kommt sehr höchstwahrscheinlich 98% die neue Chefin der Grünen, die Claudia Roth, wenn sie als Grünen-Chefin intronisiert ist, das wird ja bald sein, in ein paar Wochen, dann wird sie hierher kommen. Dann freue ich mich sehr auf Oliver Geissen, der wird hierher kommen. Und ich freue mich sehr auf Christian Wunderlich, der wird Anfang März hier bei mir 1 Stunde zu Gast sein. So, das war die Domian-Postecke. Jetzt bin ich gespannt und verbunden mit und auf Peter, 47 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, grüß dich, Domian. Hallo Peter, was ist dein Thema? Ja, wir hatten vor einiger Zeit, also das Thema ist, was wir letzte Woche hattest, praktisch mit eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen. Mhm. Und ich hatte mal vor, ich schätze mal, 2 Jahren mit dir gesprochen, da war das Thema miese Jobs. Und mein Beispiel war, ich hatte eine große Tankstelle, bei der nichts funktionierte. Mhm. Die mich also finanziell so in den Ruin gerissen hat, wie meine ganzen Kollegen, die das über so ein Managementprogramm da als Quereinsteiger auch gemacht haben. Dass das ein paar hunderttausend Mark weg waren, also die ganze wirtschaftliche Existenz, auf Deutsch gesagt, im Arsch war. Mhm, und ich kann nur allen sagen, gerade jetzt auch bei den Anrufern, die vorhin angerufen haben, natürlich Krebs, ganz böse Geschichte. Mhm. Oder diese Suizid, ja, Sehnsucht schon fast von einer Anruferin. Man darf also wirklich nie den Kopf hängen lassen. Wie viel Geld hast du genau verloren? Tja, das kann man nicht genau beziffern. Du musst dir vorstellen, du stehst dann als vormals Selbstständiger ganz ohne Unterstützung da, hast einen Riesenberg von Schulden, hast Tausende von Schulden jeden Monat, Zinsen, die du aufbringen musst, die du gar nicht aufbringen kannst. Also du warst Pächter einer Tankstelle, einer, ne? Einer großen, sondern ganz großen Tankstelle. Große Tankstelle. So wie die jetzt sind, die ganz großen. Ja. Wie lange hast du die betrieben, die Tankstelle? Anderthalb Jahre, zwei Jahre hat das ungefähr gedauert, diese Geschichte. Und das hat 400.000, sagen wir mal, Miese gebracht. 400.000 Mal. Also so gigantisch hatte ich nicht. Ich hatte eine kleine Wohnung renoviert, auch noch Schulden drauf. Und naja, wie gesagt, ich war vorher in einem anderen Job, sich immer sehr gut, und dann ging das da auch ein bisschen abwärts. Und ich war an der Uni so als Dozent, da kriegte ich immer nur Lehraufträge, das ging auch nicht so weiter. Da habe ich gesagt, okay, machst du mal was ganz anderes, versuchst es. Bin dann auch da in so ein Auswahlverfahren gekommen und wie gesagt, ganz fürchterlich abgestürzt. Lass mich mal fragen, was für einen Dozent hast du gearbeitet, in welchem Fachbereich? Ich habe richtig Musik studiert und habe Leute an der Uni ausgebildet im Fach Querflöte. Das ist ja... Ja, da lachen alle drüber. Das ist ja zu schlecht. Trotzdem in diesem Auswahlverfahren, also nicht als Fachidiot. Ein Querflötendozent als Tankwächter. Ja, das macht ihr so. Das ist ja so, es geht ja nicht darum, dass man eine Tankstelle irgendwie macht und dass man ein guter Kaufmann auch ist. Na klar, ja sicher. Ne? 400.000 Mark Schulden. So, und das siehst du also wirklich die Welt vor Sorgen nicht mehr. Ne? Und ich habe 10 Jahre eine Scheißzeit gehabt, habe aber wirklich alles gemacht, was man machen kann. Ich habe Autos geschrubbt in der Waschanlage, ich habe nachts Zeitungen rumgefahren, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe Nachhilfe gegeben in Fächern, in Englisch, in Deutsch, in Mathe. Und ich habe es tatsächlich geschafft, das recht zu kriegen. Seit einem Jahr ist diese miese Zeit quasi überwunden und es läuft wieder wie früher. Es läuft alles wieder bestens. Was machst du jetzt im Moment? Im Moment habe ich also jede Menge Schüler. Ich habe auch noch andere Instrumente gelernt. Ja. Ich habe Saxophonschüler, Gitarren, Klavierschüler, habe sogar an so einem Auswahlverfahren für eine Professur in Holland teilgenommen. Da waren über 1000 Kollegen. Wahrscheinlich ziehe ich da so eine Drittelstelle, bin ich ganz happy. Viel mehr möchte ich dann auch gar nicht. Ja, und dann... Plötzlich läuft alles wieder. Man soll also wirklich den Mut behalten. Aber du hast 10 Jahre auch geackert und gerackert, ne? Geackert und gerackert. Und das ist wirklich so. Das ist nicht nur dieser finanzielle Druck. Man ist natürlich auch am Ende. Wenn man keine entsprechende Unterstützung kriegt, die hatte ich nicht. Ich glaube, dass einem auch das Selbstbewusstsein bricht, ne? Ja, oder anknackst zumindest. Anknackst auf jeden Fall. Sag mal, man kommt auch in so eine melancholische Ecke. Ne? Also ich bin schon ein sehr selbstbewusster Typ, aber... Warst du denn zwischendurch auch mal so in der Phase, dass du sagtest, ich will nicht mehr, ich mach Schluss? Ja. Es ist also so, dass ich dann wirklich so finstere Gedanken, ja, dich überwältigen und wirklich sagen, spring doch von der Brücke, es ist doch leichter. Ja, da bin ich ohne Therapie allerdings auch von weggekommen, nur es ist bis hin zur körperlichen Erscheinung, psychosomatische Erschöpfung. Glaube ich, ja. Man kann einfach nicht mehr dagegen an, weil das der einfachere Weg wäre. Ich habe auch knallhart rechnen können immer und habe gedacht, mein Gott, du bist bis 65 die Schulden nicht weg. Ich habe es tatsächlich geschafft. Und aber du musst da dann wirklich unglaublich viel gearbeitet haben. Wenn man 400.000 Mark ist ja eine dicke Stange Geld. Ja, ich habe auch nicht so super. Ich meine, ich hatte natürlich noch dieses Haus, was ich verkaufen musste dann. Da ging also schon ein Teil von ab. Aber es blieb noch ein Riesenbatzen übrig. Und der erschlägt einen. Ja? Und du musst ja eben in der Zeit auch noch leben, ne? Und deinen Lebensunterhalt verdienen. Ganz genau. Und dann zusätzlich das Geld abzahlen, diese 400.000 Mark. Ich hatte Zeiten, da habe ich in einem Monat relativ gut verdient und habe gerade mal die Zinsen gezahlt oder 100 mal, sagen wir 4.000 mal Zinsen musste ich zahlen in der Phase, als das Haus noch nicht verkauft und ich habe es nicht verdient. Und dann drehst du schon durch, ne? Das glaube ich. Hatte das zur Folge, dass du so sozial auch irgendwie so ein bisschen abgekackt bist, dass sich Leute von dir distanziert haben? Ja. Oder dass du gar keine Lust mehr hattest, mit Leuten auszugehen, zum Beispiel, weil du gar das nicht dir leisten konntest? So ist es. Genau, natürlich. Da muss man aber auch durch und es ist halt so, dass dann wirklich die Leute dann von einem abbrötzeln, sag ich mal. Ne? Und im Nachhinein sagen dann die Leute, ja, wir wussten doch, dass er es schafft und so. Und der war doch immer so clever und so, ach klar, er war immer ein Dreck. Gab es denn einen Freund oder eine Freundin, die oder der dir geholfen hat in der Zeit? Auch materiell, finanziell? Eigentlich nicht. Die ziehen sich also schon zurück, auch Leute, die gut verdienen, die sind plötzlich nicht mehr da. Die Erfahrung macht man leider. Traurig, ne? Ja. Ich finde, es gibt ja den Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich finde, bei Geld fängt die Freundschaft erst an. Ne? Da sieht man, wenn man wirklich eng mit jemandem befreundet ist. So ist es. Andererseits ist natürlich so, die Leute haben dann auch Angst vor so einer großen Dimension. Wenn sie einem, sagen wir, 5.000 Mark geben würden, was ja gigantisch ist für einen Normalverdiener, dann hat man auch nur einen Tropfen auf dem heißen Stein. Klar, natürlich. Was hast du aus dieser Zeit, aus diesen Erfahrungen gelernt? Ja, eine unheimliche Stärke. Also wenn ich jetzt davon ausgehen kann, dass ich gesund bin, das ist also schon das Wichtigste, also diese erschütternden Dinge, nicht Krebs, die sind also schon sehr hart. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch einen Schüler, der Junge hat bei mir Klavierunterricht und der Vater hat einen Verlag und ist schwer krebskrank. Mhm. Dem helfe ich jetzt auch noch ein bisschen. Mhm. Das ist schon bitter. Mhm. Aber wenn die Gesundheit okay ist, darf man wirklich nur dem Spruch meines eigenen Vaters folgen, der schon 30 Jahre tot ist, der meiner Schwester mal ins Poesiealbum geschrieben hat, wo ein Wille da ein Weg, da ist was dran. Ja, ja. Manchmal hat man die Kraft wirklich nicht mehr. Ja, ich kann auch niemanden verurteilen, moralisch oder irgendwie, der wirklich Suizid begeht, aber ich finde das toll, wenn du immer vehement dagegen angehst und versuchst, die Leute aufzubauen. Das ist wirklich so, es hat sich gelohnt. Also Peter, ich gerade bei dem Thema Selbsttötung finde ich, dass man da auch wirklich als Mensch die moralische Pflicht hat, dagegen anzugehen, wenn man das Gefühl hat, dass der andere nicht alles unternommen hat schon, was ihn retten könnte. Es gibt sicher einzelne Fälle, wo ich mir nicht das Recht nehme, jemanden zu bequatschen, der für sich entschieden hat, sterben zu wollen. Ja, da muss man unterscheiden. Aber in den meisten Fällen ist es eben so, dass alle Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft worden sind. Und ich dann auch hinterher die Briefe bekomme und sagen, Gott sei Dank, dass ich mich doch noch besonnen habe. Es ist alles anders geworden, es hat sich doch zum Besseren gekehrt. Ne? Ja, ich bin zum Beispiel auch ganz sicher, dass ich also wirklich nicht nur das Licht am Ende des Tunnels gesehen habe, sondern dass ich wieder eine wirklich ordentliche, erfüllte Zukunft haben kann oder haben werde. Ja. Ich wünsche dir, dass du die Professur bekommst und alles Gute weiterhin. Ja, ich habe noch eine Frage, ja. Eine ganz düstere Geschichte vor auch circa 2 Jahren, ich weiß es nicht genau, war mal so eine ganz miese Geschichte bei dir, da hat ein Mädchen angerufen, angeblich ohne Beine, die von ihrem Onkel vergewaltigt wurde. Was ist denn daraus geworden, weißt du das noch? Also es ist eine Sache bei uns mit den teilweise sehr gravierenden und erschütternden Geschichten. Hoffentlich nicht gefaked, ne? Nein. Das war ja grausam. Dass wir die Sachen eine Weile verfolgen und dann aber aufgrund der Fülle, deren wir hier ausgesetzt sind, das einfach nicht mehr weiterverfolgen können und auch die Polizei natürlich bedingt nur noch Auskunft gibt. Ich weiß, dass die Polizei den Fall in die Hände genommen hat. Und dann haben wir nochmal eine Rückmeldung bekommen, dass die Polizei ermittelt und dann weiß ich nichts mehr. Ich bin immer froh, wenn die Polizei das in den Händen hat und weiß, es wird was getan. Weil auch außerhalb dieser Sendung, also jetzt im Hintergrund, während die Sendung läuft, hier so viele Dinge auflaufen. Wir sind nur ein sehr kleines Team, dem kann man einfach nicht nachgehen. Richtig. Und entsprechend kann man die Sachen dann auch nicht beantworten. Alles klar. Okay. Aber dann bist du aber ein sehr aufmerksamer Zuhörer, wenn du das alles noch weißt. Das ist ja, ich habe schon in der Anfangszeit den Hackfleischman mitbekommen und so weiter. Das war schon Wahnsinn, ne? Das ist ein Klassiker mittlerweile. Das ist ein Klassiker. Ja. Ja, also ich kann nur allen sagen, Mut durch, auch wenn es schwer ist. Irgendwo ist nicht nur Licht am Ende des Tunnels, sondern irgendwo ist auch eine gute Zukunft. Und man hält es teilweise nicht so möglich, aber es ist wirklich, irgendwo kommt. Aber Peter, kannst du verstehen, vielleicht das als Schlussfrage noch an dich, kannst du verstehen, dass vielleicht Leute, die richtig tief irgendwo drin hängen, dass an denen so ein Satz abprallt. Ich stutze bei mir innerlich ja manchmal auch, wenn ich den Satz dann zu den Leuten sage und denke, erreiche ich die jetzt damit, mit so einem Satz von wegen, da ist auch noch irgendwo ein Lichtlein im Hintergrund. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also die sind nicht mehr zu erreichen. Mhm. Du bist dann so fertig und so kraftlos und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass die Leute, also man ist ganz unten und dann erreichst du sie wahrscheinlich nicht. Mhm. Das ist schon, kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern ich war auch da schon. Ja. Aber du bist raus? So ist es. Alles ist gut, die 400.000 Mark sind bezahlt und du kriegst vielleicht sogar eine Professur. Ja, und ich habe sogar noch bei Ulla Kocker bringt bei der Aufzeichnung letzte Woche 20.000 Mark gewonnen. Nein! Am 6.3. ausgestrahlt. Nein! Am Dienstag und, also wie gesagt, dann läuft wieder alles. Ja, das ist ja völlig schräg. Ja. Also wir können dich im Fernsehen sogar sehen. Ja, ich habe mal bei im ZDF? Jeder gegen jeden gewonnen und bei ZDF in Cash. Ja. Sag nochmal, wann genau wird das ausgezeichnet? Das wird am Dienstag in 14 Tagen ausgestrahlt, am 6. Ich bin der Captain vom ersten Team, glaube ich. Das ist ja schön. 20.000 Mark auch noch. Ja. Ich habe doch gut gebraucht. Rundrum Gratulation. Danke, danke. Tschüss. Tschö. Vom Pechvogel zum Glückspilz, das war Peter. 47 Jahre alt. So, meine Lieben, Günther Papperitz war bei uns in der Technik. Morgen sind wir wieder da mit einer Themennacht. Das Thema heißt unterdrückte Gefühle. Erzählt mir von den Gefühlen, die ihr in eurem Leben unterdrückt habt oder die ihr vielleicht noch unterdrückt. Die Geheimnisse in euch, die wenige oder vielleicht niemand weiß, mit denen ihr euch herumschlagt oder die heimlichen Sehnsüchte, in denen ihr lebt. Um 1 Uhr, Radio 1 Live, wie der Fernsehen, sind wir hier und am Telefon könnt ihr uns erreichen ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Ich wünsche eine gute Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.